Dann empfängt mich sofort so eine Tussi mit weißem Lippenstift. Hallo! Und belabert mich, so wie bei Scientology. Sie hatten gerade Geschlechtsverkehr mit einer Arbeitskollegin auf dem Gemüse, das wir an unsere Kunden verkaufen. Letzte Woche habe ich sie mit einer Rübe gefickt und das schleimige Ding dann an eine Familie mit 4 Kindern verkauft. Das erfordert Mut. Und wir brauchen Mut. Nennen Sie mir bitte möglichst viele Säugetiere in 60 Sekunden. Fertig? Los. 60 Sekunden. Na, vielleicht sage ich Sie dann einfach alphabetisch, Ameisenbär, Bezoar, Ziege, Chinchilla, Delfin, Eohippus, Fuchs, Gorilla, Hyäne, Igel, Jaguar, Känguru, Löwe, Makake, Neufundländer, Ozelot, Panda, Quantenstachel, Ratte, Schwein, Tiger, Ungeziefer, Vielfraß, Wal, X gibt's nicht, Jack und Zebra. Could you threaten me? Sorry, what's your name? Matthew. Matthew, okay. Can you turn the lights down, guys, or off? Yeah, something? Definitely, yeah. Oh, yeah, spotlight, I like that. Okay. I want you to listen very carefully, Matthew. Before this night's over, I will kill you. But before I kill you, I will make you suffer pain so unimaginable, you will wiggle and beg and pray for the gift of death. Eventually, I will give you that gift. But when you wake up in hell, you won't find peace. You know why, Matthew? Because I'll be there waiting for you again, Matthew.